Kapitel 1. Es ist Samstagmorgen, kurz vor 10. Klaas Hansen nimmt wie immer die Treppe zum Turm des Michels. Er geht alle 279 Stufen nach oben, wie jeden Tag. Seine Trompete trägt er auf dem Rücken. Er hat sie immer bei sich. Oben auf dem Turm angekommen, sieht er den ganzen Hamburger Hafen. Es ist Herbst und überall sind Wolken, aber zum Glück regnet es heute nicht. Er sieht Wasser, Schiffe und viele Leute. Menschen und Schiffe, die kommen und gehen. Klaas ist noch nie mit einem Schiff gefahren. Er möchte gern reisen und die ganze Welt sehen, aber er muss bleiben. Das ist sein Job. Jetzt ist es 10 Uhr. Er packt seine Trompete aus, er öffnet das Fenster nach Osten und spielt das erste Lied. Er weiß, viele Menschen am Hafen und um den Michel herum sehen jetzt nach oben. Aber sie sehen ihn nicht, sie sehen nur seine Trompete. Nach und nach öffnet er die anderen Fenster. Nach Süden, nach Westen, nach Norden. Jedes Mal spielt er ein Lied. Nach dem letzten Lied schließt er die Fenster, packt seine Trompete ein und geht die Treppe hinunter. Er weiß, um 21 Uhr muss er wieder hier sein und spielen. Fast jeden Tag bin ich hier. Morgens und abends immer das Gleiche. Mein Leben ist nur dieser Turm, spricht er leise vor sich hin. Er ist traurig. Er weiß noch nicht, dass dieser Tag ganz anders wird.